Kundgabe 5370. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.04.1952. Mein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Mein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und alle meine Geschöpfe sollen dereinst in dieses Reich eingehen, voller Kraft und Licht sein und die Herrlichkeit schauen. Und ich will mitten unter ihnen weilen und ihnen die höchste Seligkeit bereiten, dass sie mich schauen können, dass sie mich lieben müssen mit aller Innigkeit, weil meine Liebe tiefste Gegenliebe erweckt und es nun ewig keine Trennung mehr gibt. Mein ist das Reich, das euch diese Seligkeit verheißet. Ihr aber lebet noch auf der Erde. Ihr seid noch untertan einem Herrn, dessen Reich nichts von Herrlichkeiten aufzuweisen hat, das nur scheinbar besteht, denn es dient euch nur vorübergehend die Erde zum Ausreifen, und sie wird vergehen für euch, so wie eure Seele den Körper verlässet. Ihr lebet noch auf dieser Erde dem Körper nach, und doch kann eure Seele schon mein Reich betreten, so sie dazu den ernsten Willen hat. Ich will euch alle herüberholen in mein Reich. Doch ich benötige dazu euren Willen, der sich frei für mich entscheiden muss, der die irdische Welt, das Reich meines Gegners, freiwillig dahingibt, der die Seele beeinflusst, sich hinaufzuschwingen in das Reich des Lichtes, der Kraft und der Herrlichkeit. Und so ihr also wollet, kann ich euch ergreifen und auch herüberholen, auf dass ihr selig werdet. Alles, was euch auf der Erde lieb ist, alles, was noch meinem Gegner angehört, müsstet ihr freiwillig aufzugeben bereit sein, um dagegen einzutauschen meiner Liebe Unterpfand. Alles, was euch ewig beglücken wird. Wofür ihr Menschen auf Erde noch kein Verständnis habt, wovon ihr euch noch keine Vorstellung machen könnet. Doch ohne diese Herrlichkeiten gesehen zu haben, müsstet ihr nach mir und meinem Reich verlangen. Denn es soll euch die Liebe zu mir veranlassen, es aufzusuchen. Ihr sollet dem entfliehen wollen, der euch von mir trennte, und aus innerem Drange mir zustreben. Dann betretet ihr schon mein Reich, denn jeder Gedanke an mich zieht mich an. Ich komme euch entgegen, erfasse euch und lasse euch ewig nicht mehr zurückfallen in die Tiefe, in das Reich, dem ihr entflohen seid. Meine Liebe stärkt euch gewaltig, und eure Liebe entzündet sich an meiner Glut, und Licht und Kraft erfüllet euch und wird sich ständig mehren. Ich werde euch alle aufnehmen in mein Reich, doch je nach eurem Willen kann es bald sein, aber auch noch Ewigkeiten dauern. Denn so euer Wille noch dem Reich gilt, das von dieser Welt ist, muss ich euch auch Scheingüter vor Augen stellen, auf dass ihr einmal die Wertlosigkeit dieser erkennet. Ich kann euch nicht wieder euren Willen in mein Reich holen. Es muss freiwillig betreten werden. Es muss eine Lösung von dem Reich meines Gegners vorangegangen sein. Dann erst kann ich euch ergreifen und euch die Seligkeiten meines Reiches bereiten, das nicht von dieser Welt ist. Denn einstens erkanntet ihr meine Macht und Kraft und Herrlichkeit, und ihr folgtet doch dem, der euch sein Reich versprach. Ihr verließet freiwillig mich und mein Reich und müsstet nun unbedingt freiwillig zurückkehren und den zuvor überwinden, der euch gefangen nahm. Ihr müsstet euch frei machen aus einer endlos langen Kerkerhaft. Ihr müsstet euch mir zu eigen geben wollen, und euer Wille wird auch die Trennung vollbringen können von ihm. Euer Wille wird mich erreichen können. Ihr werdet das Reich wieder einnehmen dürfen, das mein ist. Ihr werdet wieder macht- und kraftvoll sein können wie einst. Ihr werdet mir rechte Kinder sein und endlos selig sein in meiner Herrlichkeit. Amen.